3.1a. Praxis Dr. Glas? Albertini, ich hätte gern einen Termin. Waren Sie schon einmal hier? Nein. Welche Krankenkasse haben Sie? Die AOK. Wann geht es denn? Moment. Nächste Woche Montag um 9.30 Uhr? Da kann ich nicht. Da arbeite ich. Geht es auch um 15 Uhr? Ja, das geht auch. Also am Montag um 15 Uhr. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.